Always trying to master the slave. No, I look to see. I felt that isolated stare from a million pairs of eyes. Bunker scaling into retina users with rhythmic device. Devise and no supply, unrefined imagery. Can express, capture hatred quite vividly. Won't resort to use a single simile. Action simply savage to a god's symmetry. You lack civility. Descent from men of caves while we gave the gift of cities. My people's architects, your actions parasitic. When it comes to art forms, get it straight, son, we live it. If this was 85, I'd be telling you, y'all. I play eternal cynic, the tongues I speak intrinsic. Linguistic logic lyrics make the words you spit transparent. Tales known to two divided lies collide and vary. Reformed in form of lyrics, a page of hieroglyphics. Mark mathematics of a people's true existence. When force exceeds resistance, it's our core that loses vision. Last gas is never sudden. Common psyche troubles. Infants drown in puddles. Shallow answers sabotage attempts of weak rebuttals. You miss my essence even if you wrote this verse verbatim. Deranged sense of rhythm gives this real endless patience. Obtain ancient manuscript said to hold salvation. It read your quest for fairy tales would lead to more frustration. Formulated thoughts now condensed to pure equation. Arithmetic of breath coincides with vicious nature. Du bist ja bei 1 Live 4. Es ging eben los mit dem Namen, den ich auch genannt hatte, Dalek. Dalek kommen aus dem tiefsten New Yorker Underground und sind zum einen Dalek, der Rapper, Octopus, der Produzent und wechselnde DJs. Lange Jahre war es DJ Still. Auf dem neuen Album mischt hier und da Rob Swift mit. Ihr Sound, der von Dalek mischt, krautrockartige Passagen mit düster, basslastig polterndem Hip-Hop der Marke Company Flow oder auch LP. Dazu kamen in der Vergangenheit unfassbare Noise, also Lärmorgien. Ich hatte einen Track zu Beginn gespielt, Forever Close My Eyes aus dem Jahr 2002, von dem ich bis vor wenigen Tagen angenommen hätte, es wäre mein Favorite Track ever. Aber ich muss mich korrigieren, denn das neue Album Abundant Language, aus dem ich gerade den ersten Titel gespielt habe, es erscheint Ende der Woche, ist unfassbar schön, düster, Keyboard durchflutet und die Tracks sind super gebaut und spannend gemacht, wie wir das eben hören konnten. Zwischen den beiden Dalek-Tracks, einem älteren, einem brandneuen, habe ich Code 9 gespielt, zusammen mit dem Space Ape und dem Titel Curious. Hier im Hintergrund, das ist das New York-Kollektiv Anti-Ballas. Security ist das neue Album, produziert von John McIntyre von Tortoise. Das ist eine faustdicke Überraschung und aus diesem Album, das wir heute noch wieder hören werden. Hier zunächst der Titel Hilo. Yeah, I was a piano player in my last lifetime. Now I write rhymes, sip white wine, and let my light shine. Out of dark space, with the world on my mind like Scarface. Human sex drive is like a car chase. More than a gun, it's the peace of mind I chase. Stakes are high, like my uncle is. We both got problems, he never confronted his. Under the bridge, I wrote some shit to stay afloat and paint a picture, raw like the first coats. And my old man a note to keep his phone. My little cousin know that she tricks her homegrown. Travel to a place sweeter than home. Listening to Nina Simone, repeat the song. Set the sky, I'm keeping my palms. Facing the east, axes, pacing the beast, embracing the streets. My guy caught a case cause he beat his lady down. It's too thou, that ain't the way we lay it down. Souls get found and lost at the roads they cross. Many paid dues, but few knew the cost. I ran through the moss like Randy, touching down with God. Close friends and family recognize the voice in the wilderness. Kind of since 92 and I'm still in this. Time travel, time to end. But I learned the plan. Jealousy, money, and pride can burn a man. Some walk, but never learn to stand still. Afraid to expand what they feel. I'm dealing with wakes, marriages, ATMs, Ericsson. Loud niggas that whisper carelessness. If we live in their revelation, why should the people of the sun have to run? Talk to Esau in a year. He'll have freedom. He asked why I hadn't been to see him. Really, I ain't have a good reason. He said, if I get back what you receiving. In the race against time, I was caught. In the same game as you, but long live the sport. A time trial, don't stop in it. In the seat, double home, and I'm back again. Take this, back and then tell a friend. Places and places you've been. Time traveling. Time traveling. Time traveling. Time traveling. Time traveling. Time traveling. Time traveling. Time traveling. Yo, what's happening? It's the C double hope, and I'm back again. Take this, and I'm back again. Tell a friend, places and places you've been. Time travel, time travel, time travel, time travel, time travel, time travel, time travel, time travel, time travel, großartiger Track von Common, schon einige Jahre alt. Er heißt Time Traveling und findet sich auf seinem Album Like Water for Chocolate. Als Gast hier Femi Kuti, unter anderem der Sohn des legendären Afro, der legendären Afro-Jazz-Ikone Fela Kuti. Und der, verstorben schon seit längerer Zeit, dem ist der Track hier von Common, den wir gerade gehört haben, auch gewidmet. Davor habe ich Hermann Döhne gespielt. Ich möchte die öfter spielen in den nächsten Wochen. Ein Folk-Trio, im Grunde ein sehr hippieskes, ein sehr gelassen, unschuldiges, agierendes, das auf dem neuen Album Giant sich den Luxus herausnimmt zu sagen, hey, lass uns einfach mal ein kleines Piece Afro-Pop oder auch Afro-Jazz spielen. Und das haben wir eben hören können. Baby Bigger heißt der Titel, den man auf dem neuen Hermann Düner Album Giant finden kann. Davor, wie gesagt, Antiballas aus New York mit dem Security Album, das ich hier heute an anderer Stelle auch nochmal spielen möchte. Aus New York kommt ebenfalls eine Band, na, die sind vielleicht verrückt. Sie spielen eigentlich, ich habe sie letztes Jahr auf dem Melt-Festival gesehen, im üblichen Bandformat, wenn man das so sagen kann, also Schlagzeug, Bass, Gitarre, wenn ich mich recht entsinne. Es sind 6 Leute nach meiner Erinnerung. Sie heißen Battles. Aber bei ihnen verdichtet sich alles zu einer Form von Rhythmus, der, je länger man ihm zuhört, voodoo-eske, hypnotische Ausmaße annimmt. Es erscheint im April ein neues Album von Battles, die da unheimlich mit so analogen Sounds auch zugange sind. Und vor diesem Album Mirrored wird dieser Track hier als Single erscheinen oder als Auskopplung, sollte ich besser sagen, Atlas, den ich hier im Spektrum diverser Rhythmen auch mal gern platzieren würde. Battles hier mit Atlas. Dieser Mann hier heißt Timo Räuber und Räuber als Artist und Südpol mit seinem neuen Album. Ich finde, das ist ein ganz fantastisches Album, was der Timo Räuber hier fabriziert hat. Ich sag nochmal, wie es heißt. Es heißt Südpol, ist auf dem Staubgold-Label erschienen. Eine fette Kollektion von Tracks, die sich wie auf dem Bauch so nach vorne robben, aber irgendwie echte Horizonte öffnen. Und ich habe mir beim mehrmaligen Hören des Albums öfters gewünscht, ach, wäre doch der ein oder andere Track, so gewissermaßen würde er als Hidden Track nochmal auftauchen und dann in einer Länge von 23 Minuten, was leider nicht passiert ist. Überraschend ist aber die kleine, dafür sehr feine Gästeliste. Räuber lässt sich auf diesem Album von seinem alten Kumpel Josef Süschi, hoffentlich richtig ausgesprochen, hier und da unterstützen und zu meiner Überraschung in einem Track von einem Gitarristen, der heißt Matthias Gülicher. Ich will das hier einfach mal erwähnen. Der hat in den 80er Jahren in einer der wichtigsten Bands ever aus dem Sauerland gespielt. Meiner Ansicht nach gab es im Sauerland so in den letzten 30 Jahren drei wirklich wichtige Bands. Ich will sie hier kurz aufzählen, einfach um es mal gesagt zu haben. Die Peavey Blues Gang. Es war eine sehr starke Band. Ich hoffe, dass die noch existieren. Früher habe ich sie des Öfteren gesehen. Wir haben öfter zusammen gespielt mit den Bands, in denen ich dann auch tätig war. Sie bekamen allesamt sehr früh weiße Haare, insbesondere der Sänger nach meiner Erinnerung. Aber das schadet ja nichts, wenn man Blues macht. Die zweite wichtige Band aus dem Sauerland ist natürlich die Gruppe Zoff. Die hatten diesen Schlacks als Sänger, dessen Namen ich nicht mehr in Erinnerung habe. Aber die haben eben diese Sauerland-Hymne auch geschaffen. Die hieß meines Wissens oder meiner Erinnerung nach sogar Sauerland. Und dann eben die besagte dritte sehr wichtige Band, die hieß Fenton Wales, kam auch aus dem Sauerland und war in den 80er Jahren eine fantastische Surfband, so ein bisschen Indie-Kaputt-Surf-Musik. Die waren teilweise in der Lage, ihre Tracks auf 17, 18 Minuten zu dehnen. Ich habe da einen bestimmten im Auge. Hätte ich ihn gefunden, hätte ich ihn jetzt direkt mal gespielt. Also Fenton Wales, der Gitarrist von damals, Matthias Gülicher, jetzt viele, viele Jahre später zu Gast auf dieser Krautrock-LP, wenn ich das vielleicht mal so sagen kann. Herbert Grönemeyer hat vor wenigen Tagen sein neues Album veröffentlicht, das heißt 12. Ich will es hier nicht spielen, aber zum wiederholten Mal darauf hinweisen, dass er ein fantastisches Label vor einigen Jahren gegründet hat, Grönland, auf dem er wirklich sehr geschmackvoll vorzugsweise britische Acts verpflichtet. Das war in der Vergangenheit schon mal Adam Freeland. Das können die Earlys sein, eine deutsch-amerikanische Band. Dextro, ein super nerdiger Engländer, der unheimlich berauschende Soundscapes schafft. Oder aber hier ein Trio aus Brighton, das sich Fujiya und Miyagi nennt und Mitte März etwa sein Album veröffentlichen wird, eben auf Grönland. Vorab gibt's diesen Track, den ich gerne spielen möchte. Er heißt Collarbone von Fujiya und Miyagi. Etwas schwierig auszusprechen, für mich zumindest. What you gonna do? face, lonely ways, lonely face. My lonely cross, your lonely streets. This is lonely life, lonely hands. This lonely seats is lonely life. Bei 1 Live 4, der Franzose Joachim, ich habe es zuletzt schon erwähnt, hat ein neues Album heraus, das heißt Monsters and Silly Songs, kommt musikalisch, stilistisch sehr unterschiedlich daher. Lonely Hearts ist der klubbigste Track hier im Remix von Tim Goldsworthy in Klammern DFA Crew New York. Wir können noch einen kleinen, aber feinen Track vor den Infos spielen, dann geht's hier weiter. Dieser Track, der jetzt kommt, stammt von Check, Check, Check, Titelsong des neuen Albums Smooth Takes. Live. Infos. Mit Tim Frühling um 23 Uhr. Telekom sorgt mit Sparplänen für Protest. Fluchtversuch scheitert im Gefängnis von Bochum und das Wetter Vormittagsregen, nachmittags dann trockener. Telekom-Chef Obermeier stößt mit seinen Sparplänen auf Protest bei Betriebsrat und Gewerkschaften. 300 Betriebsräte des Unternehmens haben eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Sie sind dagegen, dass die Telekom 50.000 Mitarbeiter in Tochterfirmen unterbringt. Dort sollen sie mit neuen Verträgen weniger Geld verdienen und länger arbeiten. Die Gewerkschaft Verdi schloss heute auch Streiks bei der Telekom nicht mehr aus. China erhöht dieses Jahr seine Militärausgaben stark, nämlich um offiziell fast 18%. Die chinesische Regierung betonte aber, dass sie Frieden will und kein Land bedrohe. Aus Shanghai dazu Astrid Freieisen. Umgerechnet 34,3 Milliarden Euro wird China 2007 für sein Militär ausgeben. Das Geld soll zur Modernisierung von Panzern, Raketen und Kasernengebäuden ausgegeben werden. Außerdem sollen Löhne und Gehälter der Volksbefreiungsarmee steigen. Experten vermuten, dass diese offiziellen Angaben über den Verteidigungshaushalt noch weit unter den tatsächlichen Zahlen liegen. Die USA schätzen, dass China doppelt bis dreimal so viel Militärausgaben hat, wie offiziell verkündet. Damit wäre China hinter den USA das Land, das weltweit am meisten für Militär ausgibt. Bei einem Fluchtversuch aus dem Bochumer Gefängnis sind drei Häftlinge heute teilweise schwer verletzt worden. Das Trio hatte versucht, während des Freigangs über die Gefängnismauer zu klettern. Dabei haben sich die Männer in einem Drahtzaun verfangen und mussten von der Feuerwehr herausgeschnitten werden. Alemannia Aachen hat bei seinem Sonntagsspiel in der ersten Fußball-Bundesliga wichtige Punkte für den Klassenerhalt geholt. Die Aachener gewannen zu Hause 2:1 gegen Mainz. Schlechter lief es für Borussia Dortmund heute. Die Dortmunder mussten eine 2:3 Heimniederlage gegen Energie Cottbus einstecken. 1 live. Sektorwetter. In der Nacht bleibt es noch meistens trocken, es kühlt auf 6 bis 10 Grad ab. Morgen früh fängt es dann von Westen an zu regnen, ab Mittag wird es trockener, stellenweise guckt auch die Sonne wieder raus. Es bleibt aber mild, in Mülheim 12 Grad, Reda-Wiedenbrück bis 12 Grad und in Hürth 13 Grad. Und so geht die Woche dann auch erstmal weiter, immer wieder Regenschauer, Sonne eher selten und Werte zwischen 12 und 14 Grad. Stauschau. Es ist jetzt alles frei. Eins live. Das ist richtig soweit. Im ersten Track, Ladies and Gentlemen, wird es jetzt klopfen. Nichts Aufregendes, also bitte keine Sorgen machen. Das Problem ist, ich verstehe immer, dass Mark One vor der Tür steht. Das kann aber nicht sein, denn jetzt müssen wir hier den Weg freimachen für Lady SOV. Make way for the SOV. Hier kommt Lady Sovereign. Public Warning, ihr Album, daraus a little bit of... Yes, it's Mark One. Right. Thank you. Yo, wait, for my way, no want to waste. So the only thing I'll be is heavyweight. Let me demonstrate, look at the career. Check out the vibe, them that I create. You want me to stop, well, it's too late. Want me to flop, ha, never me. Never hesitate to drag them, I ain't gonna never hesitate to do what I like. Never hesitate to put up a fight. Other things right, challenge them to get my continue. Yes, I'm sure, let off my liver, can't get a bit more. I will leave you so like a beat out for you. Eyes them off, spread them, I'm sure. Against the law, be lame right now on the jail cell floor. Eating bread and water, come a little bit quicker to slaughter. Order, order, have you come to a decision? Yes, she's going to. Oh prison. Shit! Don't send me there, they beat for my liver to scare you, know what? Don't really care, right what I like, send me to prepare. Oh yeah, beware. Yeah. A little bit shh for me, a little bit quiet for the MC. A little bit shh for me, make way for the SOB. A little bit shh for me, now shut your mouth for the MC. A little bit of punch for me. Right now it's the SOV. Right. Don't joke with us small folk, please. Yo, I got one night stand with a ton of my stands. Right now how it sounds, I got very hot hands. On the cool stick band, got a hand on the sound of my fans. I'm in trouble with that sound pollution, man. God damn, well I make up noise like bust some hands. You should put my voice in an ice cream van. That way the streets won't be bland. Big headed, no, confident, yes. I must confess, well I'm never gonna rest. Well unless, well I wanna rest. Here comes the press. No, but damn report. Obsessed with my disorder. Diagnosis, please. What's wrong with her, Bill? She's ill. No, she's sick. Yo, a little bit shh for me. A little bit quiet for the MC. A little bit shh for me. Make way for the SOB. A little bit shh for me. Now shut your mouth for the MC. A little bit of punch for me. Right now it's the SOB. Oh, it's thing. Oh, you been told I'm a twisted shit. And when I go late, so let me carry a bracelet. And I'm gonna make some self chicken out. Well, it's gonna make a spit. Yo, yo, gonna try to cause a bit. Some don't die in it. Like the homie spits. I'm a done a story. I'm poorly, just keep writing. Surely you could ignore me. But then again, if it's only, you'll adore me. Cause I'm so cute and scrawny. Spit on the track, I leave it so horny. And who taught me? Nobody, I did it all by myself. You can't stop me. For me, a little bit of quiet for the MC. A little bit shh for me. Make way for the SOB. A little bit shh for me. Now shut your mouth for the MC. A little bit of hush for me. Right now it's the SOB. It's okay. It's alright. You can start making some noise now if you like. Do you know what I mean? Right? I'm not gonna go completely off the rail. You know what I mean? Thank you. Hey. A little bit of shush. Yo, a little bit of shh for me. A little bit of quiet for the MC. A little bit of shh for me. Make way for the SOB. A little bit of shh for me. Now shut your mouth for the MC. A little bit of hush for me. Right now it's the SOB. A little bit of shh for me. A little bit of quiet for the MC. A little bit of shh for me. Make way for the SOB. A little bit of shh for me. Now shut your mouth for the MC. A little bit of hush for me. Right now it's the SOB. gets down, Rip Sam. They get done. Rip Sam. Live 4. Es ging, wie ich schon ausführte, los mit Lady Sovereign. Danach kam, wenn man so will, tatsächlich Mark One, denn auf seiner aktuellen EP, die nichts mit dem aktuellen Album von ihm zu tun hat, Never Want heißt diese EP, gibt es auch einen Titel von Scream, den Plada Remix. Den habe ich gespielt. Hier im Hintergrund fadet langsam Juju aus mit Punks und wir wenden uns One dazu, zusammen mit Sway. And the guy they call Sway, you know how we do, repping for the whole of the UK, all day, every day, trying to do something innovative, try and understand it, even if you can't overstand it, or you're too short to stand at all. One day I looked up to the sky, and saw a snitch topple off his jailbird and die. Not from the crack to his head, it was when he headed straight to the crack, when he cracked. In a dark, dark space, there's a dark, dark world. In a dark, dark world, there's a dark, dark place. In a dark, dark place, there's a dark, dark man. With a bright, bright mind, but a dark, dark face. Boy, Samantha, what's going on, darling? How's my pants for? Here, pretty kitty, why haven't you phoned? I told you, I'm not an MC, I'm a rapper. Suck low, high low, wipe ho, duck row, wipe row, 5-0. I can see clearly the game's 7-up, so I take 7 down, high five, I know. Hey, Helen. Long time no see, love. Where's my melons? I'm trying to be healthy. Don't you wanna help me? I'm over your bedrooms, flipping hell. In heaven, where's the promoter? Find my dough. Don't make me practice. My time old. It's Wonder from the underground. He's holding it up. I'm holding it down. Pyro. What's British hip hop? That don't sell. And when it does sell, then it doesn't sell well. Cause all they do is rap about mace. Carry rap sacks and rap about mace. now, come round later, can ya? I got this delay spray, a couple of mangas, and this brand new camera. There's too many MCs on the garage scene, and everybody wanna shine like it's Vaseline. The only reason there's so many big crews, cause there ain't enough space in the Rewind magazine. The scene's dying, put the guns down now. All the nights have shut down now. The pop stars ain't scared anymore, and the Lighthouse family can come down now. MCs sound too similar. All the rhymes just sound too similar. All the crews just sound too similar. I bet you couldn't guess my next rhyme similar. British hip hop all sounds the same. Enough of the rappers are sounding the same. Flipping heck, man, they even look the same. What have I got to do to get a flipping name? Check Your Ass. 1 Live 4. Dieser Titel stammt von Rock and Mike und ist auf dem Berliner Gigolo Label, das DJ Hell gehört, veröffentlicht worden. Hier die Version im Mike van Dyke Remix. Erlaube bitte noch ein, zwei Sätze zu dem Wonder-Album. Ich finde das fantastisch. In seinem gut gebauten Mix aus sehr düsteren Dubstep-Nummern und forschen, fordernden, nach vorne gehenden Grime-Tracks, wie wir eben einen gehört haben, mit Sway als Gast, Call My Name. Dieses Album heißt Welcome to Wonderland, wird in Deutschland nicht, wie man so schön sagt, regulär veröffentlicht, sondern ist nur als Import erhältlich. Wer sich für solche Sachen interessiert, schmeiß irgendwelche Suchgeschichten an. Du wirst Wonder sofort finden mit Welcome to Wonderland. Aber auch die einschlägigen Record-Shops können das Ding in 2-3 Tagen besorgen. Erschienen ist es auf dem Grime-Label Dump Valve, zu dem ich gleich nochmal zurückkommen möchte, denn es kommt in wenigen Tagen zu einer Doppel-Vinyl-Veröffentlichung der Dump Valve All-Stars und aus dieser Veröffentlichung möchte ich natürlich etwas spielen. Zunächst hier ein neuer Act aus England, ein Duo, das heißt Yes Boss. Noah und Gavrin stecken dahinter, letzterer ist für die Electronics zuständig. Noah macht die Worte, wohnt in Leeds, wo er als Sozialarbeiter arbeitet. Ein Album, das pendelt zwischen poppigen Tunes, Garage-Tunes und Grime-Geschichten. Wir hören mal so einen New Bass Garage-Tune von Yes Boss aus dem Look Busy-Album. Yes, Yes Boss. Something new for you this time. Something nice for you. Giving you a bit of a good message with this one. Open your ears, listen good. Like this. Don't worry about no one else, concentrate on your own shit. If at first you don't succeed, it doesn't mean you've blown it. If some person thinks you're a chief, it doesn't mean it's true. No point winning, forget the grief, you gotta see it through. Well, I'm not from Leeds, but I'll still rep it. Been here years and I still ain't left it. Some of the talent that's here is hectic, and I'm adding to it now, so fuck the skeptics. I got the best shit up my sleeve. Lot of these cats ain't up to speed. Your aspirations turn to greed, better drink your milk and learn to read. And I'm feeling mighty fine, I've been on the mic since 99. I got backbone, I got spine. If your kid looks different, it might be mine. I'm writing lines, reciting lines. Your pulse has gone, no vital signs. Life's good and life is fine, so if you're lucky, I might be kind. Don't worry about no one else, concentrate on your own shit. If at first you don't succeed, it doesn't mean you've blown it. If some person thinks you're a chief, it doesn't mean it's true. No point winning, forget the grief, you've gotta see it through. You think I'm old, you can suck me. Eat my dick with chutney. I'm a big dog, you're just a puppy. And I'm a whole lot younger than Chuck D. Contenders getting knock-kneed. They only relax if they got weed. Want success but they're not me. Got more chance winning the lottery. Stop these whack vocals. Too many people lack focus. Concentrate or remain hopeless. I pull my dick out and stay in sofas. Yes boss, my name's Noah. And I keep things hot like a flamethrower. Cops got questions, I don't say shit, cause the grass gets cut like a lawnmower. Don't worry about no one else, concentrate on your own shit. If at first you don't succeed, it doesn't mean you've blown it. If some person thinks you're a chief, it doesn't mean it's true. No point winning, forget the grief, you gotta see it through. Think you're hot but there's no basis. You're boring like Oasis. Extra, extra, read the latest. I'm old school like shell toes with no laces. Think you're hot but I don't know why. You're about as hot as a frozen pie. I can tell you're a lonely guy, cause you're acting tough but I know you're shy. I like grime, hip-hop, punk, house, techno, metal, all sorts. When I was a lad, used to get up to stuff and ended up in the law courts. Nowadays try to do my own thing, I'm not concerned about your thoughts. You don't like it, you can go swing. We'll keep on pushing with more force. Don't worry about no one else, concentrate on your own shit. If at first you don't succeed, it doesn't mean you've blown it. If some person thinks you're a chief, it doesn't mean it's true. No point winning, forget the grief, you gotta see it through. Don't worry about no one else, concentrate on your own shit. If at first you don't succeed, it doesn't mean you've blown it. If some person thinks you're a chief, it doesn't mean it's true. No point winning, forget the grief, you gotta see it through. honey. Make it pop, honey. Pop, tick tock to the clock for me. Don't stop doing that. And she already know I mean what I say, so she won't stop doing that. Cause I heard that you can dance, you can dunk, we'll dance now. Let's go, let's go. Yeah. We can get it in. Yeah. We can get some friends, do it like the Yang Gang twins. Start whispering. Diese Tracks, es ist leider sehr schwierig, die in die Finger zu bekommen, sprich zu organisieren. Dieser Track hier, ein heißer Party-Tune, stammt von Chris Brown zusammen mit Jules Santana, heißt Run It und ist auch schon 3-4 Monate alt. Wir gehen nochmal ganz kurz zurück zu dem eben schon angesprochenen und gehörten Duo Yes Boss. Ready to meet the boss. They wanna be big with the battlers, and they wanna break bread with the boss. But they'll get screwed like cattle does, cause we ain't the ones to cross. Now I hope you're feeling brave, son, this ain't Queensbury rules. We're heavy like we weigh tons, and we ain't easily fooled. I'm pushed right up to the limit, been on the sick now more than a minute. Some of these days I just wanna bin it, in order to win it I gotta be in it. I'm hungry like tramps, ideas burn hot like lamps. Props to my friends, I never wrong those, if I do it get played like bongos. Can't get in, you're wearing the wrong clothes, wait and see how the rest of the song goes. Guaranteed I don't recycle, new bars each time won't recycle. I'm not a boy and I ain't a child, I won't bring you joy or make you smile. Give me an inch, I'll take a mile, I'll keep them sweet like Tate and Lyle. We pretend that's a bargain still, best of a job from to get pills and zones, the best pills back in the high park. I go away, give me 4.5 ounces. Now we get your whole block bouncing. Everybody eats money, tall like mountains. So I'll get that group in the fountain. Cruise up, got a like council housing. I'm a bad man, please try and take it. I'll aim for your week, straight up, break it. Running away, there's batches, take it. Chipe in the tail, quick to shake it. When I'm in the roof, it's fact. I'm a slick cap, moving the dark, no tracks. I'm trying to sit back and two-stick at back. Well, I smoke too much, imagine things, stop these thoughts from travelling. Sick of all the jabbering, I'm gonna go and give a cab a ring. I don't care if you're rich or poor, you're gonna get wet like the kitchen floor. Your character's wet like a bitch and more. Attention's what you're itching for, ain't gonna give it, so don't give it. Petty shit will make me livid, you're a brick to be specific. Played out like Ocean Pacific, played out like Von Dutcher. Wreck Mike with one touch, I can tell your girl don't come much. Honestly, I don't think you're dumb, I wanna be the first MC from Leeds to get bigger, not Burke MCs, but kicks I split weeks, cause I've made it this far. You can't take the piss, though, I spit bars, soon I'ma hit charts. City and I'm proud of my heritage, big boss, big hooks. I'm the heaviest, in your boss, I'll be in a new boss. Getting paid for my words, trust me, I can bet on this. I don't need no chicks or a necklace to sell records, I can do it myself. But of course I want wealth, of course I want fame. My shame, I need so many fakes in the game, man. I see a lot of snitch creeping around. Look up to the peaks that I'm feeling my sounds. I'm leading the town to the top for the first time. You never track with it, but for the first time. Can't fuck with this talent, wanna be a millionaire like Chris Tarrant. Failing that, a couple of quid would be nice. Tube of ointment, get rid of these lies. Just kidding, I'm clean as a whistle. Chicks, my wiener, seen as a missile. You're just a little prick like a thistle. Tongue your grandma under the missile. Toe, listen, no kids all know encouraging a different flow. Away from the same old, seems strange like David Blaine, though. Train your brain to handle fame, bro, or hang your head in shame, yo. How's a label gonna sign you to rhyme when you can't make it to sign on time? And it's Y-E-S-B-O-S-S. And it's Y-E-S-B-O-S-S. Y-E-S-B-O-S-S. Because you voted in the defrosted Cro-Magnon man. Du bist hier bei 1Live4, wollte ich sagen. Wir haben gerade Musik gehört vom Busdriver aus Los Angeles. Roadkill Overcoat heißt sein Album mit exquisiten Tracks, eher als exquisiter Rapper. Sehr fantasievoll produziert, unter anderem vom Nobody. Hier im Hintergrund, das ist eine neue unbetitelte 3-Track-EP von Chromestar mit zwei wunderschönen Reggae-Tunes. Einen davon möchte ich spielen. 1 Live 4. Ich hoffe du, ich hoffe ihr gebt mir recht. Zwei wirklich wunderschöne, verdrehte Dubstep Minimal Techno Tracks. Dieser hier stammt vom Perverlist, der kommt aus Bristol und ihm gehört im Übrigen auch das Label, das ich in den vergangenen Wochen immer dazu nannte. Auch heute will ich das tun. Punch Drunk, die zweite Veröffentlichung sieht ihn mit zwei wirklich wunderschönen Tracks. Er hat eine MySpace-Seite und nimmt dort international alle Formen von Huldigung entgegen. Und wer Lust hat, ihn zu besuchen, dem kann ich jetzt schon sagen, davon gibt es reichlich und die Leute können sich kaum entscheiden, ob sie diesen Track, The Grind, oder den auf der Rückseite bevorzugen sollen. Aber das, was ich hier sage, gilt im Grunde auch für den zuvor gehörten Titel vom Chrome Star, den ich namentlich nicht nennen kann. Es sind Unknown Titles, erschienen aber auf dem Label Fantastic und da ist es die Fantastic 3. Alles klar. Ich habe vergessen zu sagen, ich hatte zwei Titel versuchsweise in the Mix gespielt. Die kamen davor und das waren besagte Dump Valve All-Stars. Ein Doppelvinyl mit einer ganzen Reihe, einem ganzen Sack voll Instrumentaltracks. Ich habe einfach mal zwei ineinander gespielt. Einen von Danny Weed, der heißt Names, und den zweiten von Tubby, der heißt T-Mac. Wir bleiben noch ein wenig in Bristol. Und gehen rüber zur traditionsreichen, dort beheimateten Drum-and-Bass-Szene, zu der DJ Die zählt, als altes Inventar gewissermaßen, und der Newcomer und Shooting-Star Clips, beide zusammen, Die and Clips, hier mit Work It Out. Gleich geht's weiter mit 1 Live 4. Willkommen hier noch einmal zur späten Nacht. Der erste Track, mit dem ich hier weitermachen möchte, stammt von Matrick. Er heißt Future Will, nicht Will. möchte schon noch das Englisch aussprechen, was Englisch ausgesprochen werden will. Also Future will survive. Hier ist Matrix. Spells, future. Super, ich will hier einen ganz kleinen Zwischenstand geben. Wir haben eben Matrix gehört. Schöne nachtschwangere Nummer. Future will survive. Was tue ich mich heute mit diesem Will schwer? Und hier im Hintergrund, das ist ein Mann, der in der Vergangenheit, schon mal, ich entsinne mich hier, einen Track gespielt zu haben mit Außengeräuschen, vorbeifahrenden Autos, dazu sein verdrehter Track, der dadurch einen regelrecht hörspielartigen Charakter annahm. Das ist hier im Grunde ähnlich so verwoben und verwegen und verfahren ist die Situation oft bei Audio Werner, den wir hier hören, dass es mir zumindest unheimlich Spaß macht, diesem sehr swingenden Sound zuzuhören. Soeben erschienen ist eine neue 12-Inch von Audio Werner, deren Titeltrack wir hier hören. Das ist der Titel Flat Funk, der mich so ein bisschen in seiner Bauart auch an das erinnert, was Ricardo Villalobos häufiger anstellt. Der nächste Titel kommt von Gabriel Ananda. Von ihm ist jetzt ein Album erschienen. Dieses Album heißt Bambus Beats. Es hat mit diesem Album eine Besonderheit und die besteht darin, dass eine ganze Reihe von Tracks auf diesem Bambus Beats Album zusammen mit einem Schlagzeuger entstanden sind. Dessen Name ist Oliver Frank. Und das, was der gespielt hat, wurde natürlich von Gabriel Ananda editiert und neu strukturiert. Man könnte jetzt sagen, sowas kann verdammt schief gehen, wenn jemand, der wunderschöne, diepe auch Techno-House-Tracks in der Vergangenheit gemacht hat, jetzt an ein solch minimalistisches Konzept geht, denn diese Platte, dieses Album ist sehr perkussiv. Aber ich kann mir nicht helfen, ich habe beim Zuhören unheimliche Lust bekommen, mehr zu hören, vielleicht lag es auch an dem frühlingshaften Wetter heute, als ich die Platte erstmals im Nachmittag hörte. Die macht mir unheimlich viel Spaß. Ich möchte direkt mit dem Opener des Albums anfangen. Dieser Opener heißt schlicht und einfach Offbeat. Hier ist Gabriel Ananda. Ganz wunderbar. Ein Album, wenn man so will, auf dem der hölzerne Klang regiert. 8 Titel umfasst dieses Album von Gabriel Ananda namens Bambus Beats in der Vinylversion. Davon sind 2 Tracks weiter hinten eher elektronisch, klubbig orientiert. Der Rest hört auf Titel wie zum Beispiel Trommelstunde, Bambus oder hier im Hintergrund Offbeat. Gabriel Ananda mit besagtem Titel Offbeat. Der nächste Mann kommt aus den USA. Ich schätze ihn, würdige ihn und ordne ihn als Freak ein, als Nerd, als jemand, der schwerelos zwischen Raum und Zeit dahin pendelt, der einen Track mal um eine spröde Bassfigur baut, mal um ein akustisches Folk-Riff vielleicht, der auch mal Lust hat, in pseudo-jazzige Gefilde abzudriften, dessen Alben seit jeher, zumindest die, an die ich mich erinnern kann, unheimlich farbenfroh, märchenhaft geraten sind. Sein Name ist Bobby Conn. Jeder Track ist irgendwie eine Überraschung. Was macht er jetzt? Aber das gilt ja für die meisten Künstler auf diesem großartigen amerikanischen Label Thrill Jockey. Sein neues Album heißt King for a Day. Ich wusste nicht, an welcher Stelle spielst du da einfach jetzt mal einen Track und habe mich spontan entschieden. Jetzt ist es Zeit für Bobby Conn. 21, hier ist er. Thank you. 1 Live 4. Wir haben gerade, ich überlegte, wie ich jetzt hier weitermache, Anti-Ballas gehört, ein Kollektiv aus New York, das ich zu Beginn der heutigen Show schon gespielt habe. Das neue Album heißt Security. Wenn jetzt jemand sagt, ich kenne solche Leute, also Bläser, das kann ich überhaupt nicht. Also sobald ein Blasgerät, da schalte ich ab, wenn jemand so unterwegs ist, dann ist er bei dieser Band natürlich falsch. Aber ich denke immer, das kann nicht so sein, wie das bei mir früher mit Milchsuppe war, die ich nun kategorisch nicht gegessen habe. Ich denke, man kann sich auch Bläser schon schön denken und schön hören. Ich finde interessant hier, dass John McEntire ganz als Produzent, Tordes in Klammern, ganz offensichtlich dafür gesorgt hat, dass hier zwischen all den staccatohaften Fanfaren und der ausufernden Percussion hin und wieder auch mal so analoge Keyboards als Bindeglieder arbeiten und die Tracks gewissermaßen so ein bisschen erhöhen, ihnen so eine andere Dimension geben. Deshalb finde ich dieses Album ausgesprochen spannend, muss ich sagen, was sich also wirklich nicht nur in irgendwelchen wie auch immer kunstfertig gearteten Percussion- und Bläsersätzen erschöpft, sondern einfach mehr bietet. Security ist das Album von Anti-Ballas. Ich spreche mal dieses Anti amerikanisch aus, eben Anti-Ballas, und Beaten Metal ist der Track, den wir daraus gehört haben, mit zahlreichen wie gesagt, staccatohaften Bläsern, Ausrufezeichen. Das hier soll die Brücke sein zur nächsten Band, die ich auch heute hier mit zwei Titeln spielen möchte, nämlich Check, Check, Check. Die Band halt mit den drei Ausrufezeichen. Musik aus ihrem Album Myth Takes, das in der Tat sehr mythisch daherkommt, denn das kunstvoll gestaltete Cover verwendet gewissermaßen ein biblisches Motiv, nämlich das Betreten der Arche Noah, angesichts einer Überschwemmung, wenn man so will, also des Weltuntergangs. Allerdings wird hier variiert, nicht zwei von jeder Gattung schicken sich an, hier auch die insgesamt drei Eichen zu betreten, sondern es sind nicht zwei, sondern drei. Und das Ganze ist wohl gemeint als überschäumendes Untergangsfest. Bevor wir untergehen, wollen wir noch eine Party feiern. Und die Musik auf diesem Check, Check, Check Album, die ist halt danach. Hier ist ein weiterer Titel daraus. Really, who was keeping score? We did it on the bed. hit it on the floor, so was surprised when I got the cold shoulder next morning. Said you just got me high and finished up, but you were snoring. Sometimes it's one of those nights. extravagance. Assassins, I'm Hussein, that the affluent. Tongue stuck to pavement, we hold no influence. Maintain the stateless, we're lost with our innocence. In exact science, defined by home sense. Designed our demise in past tense. Tumultuous results raised brow with doubters. Debated the native abilities amongst oceans of cowards. Conceived concept, convinced the lucid. The value of a voice seen in movements. Melancholic lyrics became the mundane in this maze. Awake my cold hills with purple tirades. Du bist ja bei 1 Live 4. Auch mit diesem Track gehe ich gewissermaßen zurück zu einem Thema, das ich zu Beginn der heutigen Show schon mal angeschnitten habe. Das Thema heißt Dalek, schreibt sich D-A-L-E-K. Das neue Album Abundant Language. Ich finde es unfassbar schön. Und während dieser Track, ein weiterer hier gerade aus diesem Album lief, ich weiß nicht, wie sowas kommt, da fiel mir so ein Bild ein, als ich so 18, 19 war. Da bin ich damals mal mit meiner damaligen Freundin Richtung Griechenland und Türkei getrennt und irgendwann kamen wir nach Athen. Bin da lange nicht mehr gewesen. Früher konntest du, wenn du keine Lust hattest, irgendwie teure Hotels oder irgendwas in der Art zu machen, konntest du nachts hochklettern zur Akropolis, nicht selber auf der Akropolis, aber kurz unterhalb, da gab's so ein paar Felsen. Da konnten Tramper schlafen und überblickten dann die ganze Stadt Athen. Das war natürlich großartig. Und bevor man sich da oben mit Schlafsack einrollte, gab es etwas weiter unten in Fels gehauen eine Diskothek. In die sind wir mal einen Abend reingegangen und das war ein Laden, werde ich nie vergessen. Die war, wie gesagt, in Fels gehauen mit ganz vielen verzweigten Räumlichkeiten und innerhalb der Felsen waren dann noch so Nischen, so Löcher, so kleine Höhlen und ganz spärliches Licht und überall saßen Leute, die man nur so halb oder viertel erkennen konnte, eben auch durch das schummrige Licht. Und dieses Bild, und ich weiß sogar noch, was für Musik lief, nämlich ein unheimlich langer Titel, möglicherweise Kashmir von Led Zeppelin. Das war irgendwie ein unheimlich starkes Bild, das ist so hängen geblieben. Und dieses Bild kam mir merkwürdigerweise jetzt gerade in den Kopf, als ich dieses Dalek-Piece hier gehört habe, das musikalisch sicherlich nichts mit Led Zeppelin zu tun hat, aber mit diesem Licht, mit diesem Schemenhaften. Eine ganz fantastische Platte, die ab heute hier ihren Stammplatz haben soll. Der nächste Titel kommt aus einer Compilation, die heißt 10 Short Stories, 10 kurze Geschichten. Wir sind hier bei 1 Live 4, Yes, It's Drum and Bass, und er kommt aus Paderborn, berühmt für tiefgläubige Menschen, den falschen SCP und natürlich PBK bzw. PBK, die Paderborn Killers, die auf ihrem Label Camino Blue diese wunderhübschen 10 Short Stories veröffentlicht haben. Das ist klasse, atmosphärischer Drum and Bass, in diesem Fall von Math, Northern Light. Wir sind hier ganz langsam am Ende. Ich möchte mich verabschieden mit einem Gute-Nacht-Lied von Hermann Düne. Es heißt Mrs. Bigger. Möchte mich bei euch allen, sorry, jetzt kommt hier doch noch ein Frosch, kommen sowieso die Frösche jetzt. Möchte mich bei euch allen bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit. Wünsche allen eine angenehme Nacht, friedliche, gesunde Woche und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns am nächsten Sonntag hier wiederhören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Alles Liebe, alles Gute. Bis dahin, ciao.